1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute haben wir eine freie Themennacht und das bedeutet, ihr wisst es, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden oder diskutieren wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Angelo und Angelo ist 22. Hallo Angelo. Ja, hallo Domian. Ich möchte dir sagen, dass du echt, deine Sendung ist super und ich habe die schon sehr oft gehört. Dankeschön, sehr nett von dir. Ja, deine Arbeit ist echt super. Dankeschön. Weswegen rufst du denn an, Angelo? Ja, ich rufe dich an, weil ich echt in einer Zwickmühle bin, die ich nicht bewältigen kann. Ich würde echt gerne wissen, was du in meiner Situation machen würdest. Erzähl also, mal. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen aufgeregt. Leg mal einfach los. Ja, ich habe eine Verlobte mittlerweile, sie heißt Daniela. Mhm. Sie ist im dritten Monat schwanger. Wir sind jetzt seit 18. September 2 Jahre zusammen. Wir wohnen auch schon mittlerweile schon zusammen. Mhm. Allerdings habe ich nebenbei noch 2 Affären. Oh. Ja, und... Wie lange schon? Die eine Affäre ist schon vor Daniela gewesen. Die läuft seit ca. 3 Jahren, aber nicht regelmäßig. Das letzte Mal war jetzt auch vor 1 Monat ungefähr, wo wir uns getroffen haben. Allerdings gibt es dann noch die zweite, die Franzi. Mit der läuft das so ungefähr seit Februar. Mhm. Und zu ihr fühle ich mich gefühlsmäßig eigentlich mehr hingezogen als zu Daniela. Daniela ist die Hauptfreundin, die schwanger ist. Daniela ist meine Verlobte und genau. Am 20.12. soll auch schon die Hochzeit stattfinden. Das ist alles schon geplant. Also ich bin gebürtiger Italiener und meine Eltern werden diese Hochzeit auch managen. Das ist alles schon geregelt, dass die ganzen Verwandten rüberkommen. Aber ganz ehrlich, ich kann sie nicht heiraten und ich weiß nicht, wie ich es meiner Familie und ihr klar machen soll. Mhm. Ich meine, ich möchte für dieses Kind sorgen und ich werde für dieses Kind auch da sein. Jetzt ist sie ist im dritten Monat schwanger. Ja. Da läuft eine Affäre. Also im März soll er kommen, der Kleine. Okay, da läuft da läuft schon eine Affäre quasi so lange wie deine solange du deine Verlobte hast. Nee, also mit Jessica, das ist sie, mit der war ich auch vorher zusammen, aber... Na gut, aber es läuft die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen während der ganzen 2 Jahre. Genau. Und es gibt jetzt eine neue seit Februar. Ja. Warum ist es dann überhaupt zur Schwangerschaft gekommen? Weil ich mit Daniela keinen geschützten Geschlechtsverkehr habe, mit den anderen beiden. Hab ich mir fast gedacht. Ja. Aber warum hast du mit deiner Verlobten keinen geschützten Geschlechtsverkehr, wenn du denn auch noch 2 andere Frauen hast? Das ist eine gute Frage. Also kann ich dir keine richtige Antwort drauf geben. Das heißt, du hast es quasi darauf angelegt oder dir war es egal, dass sie schwanger werden könnte? Egal nicht, aber es war für uns beide einfach angenehmer, wenn wir es ohne Kondom gemacht haben. Ja, es gibt ja noch andere Verhütungsmittel. Ja, die Pille. Wie schläfst du denn mit den anderen Frauen? Wie meinst du das? Wie schlafe ich mit denen? Ja, schläfst du auch ohne Verhütung? Nein, da benutze ich ein Kondom. Da benutzt du ein Kondom. Ja. Mhm. Wissen die anderen Frauen von deiner Verlobten? Franzi weiß davon, ja. Wer ist Franzi? Franzi ist jetzt die Neueste. Ja, mit der ich auch gerne zusammen sein möchte. Genau. Und Jessica, die mit der es schon länger läuft, also der, wie soll ich das sagen, mit ihr war ich ja vorher zusammen. Die weiß das dann auch? Die weiß auch, dass du... Nicht so wirklich, weil ihr gaukle ich immer so vor, dass sie eigentlich diejenige ist, mit der ich zusammen sein will, aber sie ist halt 3 Jahre jünger als ich. Und die hat, obwohl du mit der zusammen warst, die hat jetzt die letzten 2 Jahre nicht mitbekommen, dass du wieder eine Freundin hast? Ja, Freundin schon, aber sie denkt halt, dass es mit der Freundin auch nur so eine Affäre ist. Und ich tue halt immer so, als wenn ich zwischen ihnen beiden mich entscheiden will. Das heißt, du bist komplett verstrickt in Lügen. Natürlich. In Taktierereien. Und schon seit Monaten. In Tricksereien. Ja. Und jetzt steht die Hochzeit fast vor der Tür. Ja, ich kann mich doch kaum gegen wehren. Soll ich mit meiner Familie brechen? Das kann ich nicht. Hm. Ich muss Franzi vergessen. Ich muss sie vergessen, aber... Ich habe vor 2 Stunden noch mit ihr geschlafen. Hm. Was denkst du denn selbst? Du hast doch wahrscheinlich jetzt irgendwie schon über dich und die Zukunft nachgedacht. Du musst doch irgendeinen Plan haben. Nee, meine Pläne sind alle verworfen. Mein Plan war es ja eigentlich, bevor Daniela schwanger wurde, ihr schon klar zu machen, dass ich aus der Wohnung ausziehen werde, mir alleine eine Wohnung suchen werde und mit Franzi mein Glück versuche. Allerdings hat Franzi auch einen Freund. Also, geht's vielleicht noch eine Nummer komplizierter? Haben wir noch einen Aspekt irgendwie vielleicht? Tut mir leid, das ist halt mein Leben. Fakt ist, dass du in diese Franzi, die du seit Februar kennst, sehr verliebt bist. Ja, mehr als in Daniela. Für Daniela finde ich allerdings auch Liebe. So, mehr als in deine Verlobte. Ja. Und wenn du jetzt ganz frei entscheiden könntest, wenn es gar keine Sachzwänge gäbe, wärst du bei Franzi und nicht bei deiner Verlobten? No, ich würde sofort aus der Wohnung ausziehen. Sofort raus? Also, genau. Versuch mal die Gefühle zu beschreiben, die du zu deiner Verlobten, zu Daniela hast. Zu beschreiben? Also ich könnte es jetzt am liebsten in Prozentzahlen sagen. Also zu Daniela finde ich 70% Liebe. Wie viel? 70 und zu Franzi 99. Ah ja. 99 ist natürlich schon eine krasse, ja, eine krasse Aussage. Ja, das ist einfach die Frau, die für mich bestimmt ist, glaube ich. Da hast du dich aber in was hineingeritten. Und du allerdings bist, und alleine nur du bist schuld. Ja. Muss man so sagen. Gibt's keinen, natürlich. Ne? Natürlich. So, wenn man sich in was hineinreitet und wenn man so sich schuldig gemacht hat, muss man die Suppe auch auslöffeln, finde ich. Ja, hast du recht. Was heißt das jetzt im Klartext? Im Klartext heißt das, dass du erstmal auf jeden Fall diese, wann sagst du, ist die Heirat geplant für den? Am 20.11.2011. 20.11. Das steht auch schon so gut wie alles, also. Mhm. So, das ist das Sind die Einladungen schon raus und alles. Ja, aber dann wäre der allererste Schritt, diese Sache dir abzuschminken, innerlich erstmal. Das heißt, du musst mit deiner, also ich finde, du musst jetzt wirklich komplett reinen Tisch machen. Es wird eine Katastrophe werden. Deine Familie wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja, vor allem meine Mama. Deine, ich bin katholisch. Deine Freundin wird natürlich, es wird ganz schlimm für die sein. Aber wenn die emotionale Lage so klar ist, dass du zu dieser Franzi so viel empfindest, dann kannst du nicht mehr bei deiner Verlobten bleiben. Dann musst du dich um das Kind kümmern, anständig, wie man das macht, wenn man jemanden geschwängert hat. Natürlich, ich will das Kind unterstützen. Okay. Aber du darfst dich natürlich nicht auf die Heirat einlassen. Auf alles, was du dich jetzt einlässt, umso komplizierter wird es, da wieder rauszukommen. Ist doch klar. Mhm. Du musst jetzt einfach den bitteren Weg der Wahrheit gehen. Du musst zunächst mit deiner Freundin sprechen, mit Daniela. Naja, die kommt morgen wieder. Ja, mit der musst du reden. Mit der musst du ganz, ganz, ganz, ganz offen reden. Und dann wird sich die Sache mit der Ehe, mit der Hochzeit wahrscheinlich schon ganz schnell so von alleine auflösen. Und da musst du mit deinen Eltern reden. Ja. Ich weiß, das ist jetzt alles nicht kein einfacher Weg. Ja, aber ich habe Daniela auch schon so an Sachen angetan. Also ich habe ja schon so oft gelogen und sie ist ja auch schon fast dahinter gekommen. Da sind dann schon Tränen geflossen, weil sie hat mich und Franz in meiner Stadt gesehen, wie wir zusammen Eis gegessen haben und uns dann auch geküsst haben. Tja. Das war auch sehr schwer zu erklären. Dann beende zumindest diese ganze Lügerei, indem du ihr deiner Freundin klaren Wein einschenkst. Sei doch mal ein Kerl und sei ehrlich. Du bist ja bisher nicht ehrlich gewesen in deinem Leben mit den Frauen. Ja, das ist zu Recht. Du wirst jetzt ganz viele Aber finden. Aber es gibt keine schöne Lösung für dich, keine einfache Lösung. Jede Lösung ist kompliziert. Ich finde, die einfachste Lösung ist, und wo ich eigentlich für mich innerlich fest, was ich machen möchte, ist, das mit Franzi zu beenden. Ja, und dann gehst du in deine Ehe mit einer Frau, die du gar nicht mehr so von Herzen liebst, hast in Gedanken deine Franzi, lässt dich verheiraten, nur weil du unter Druck stehst und in einem halben Jahr telefonieren wir beide wieder und dann sagst du, ich halte es nicht mehr aus, ich will zu der Franzi zurück. Im halben Jahr ist der Sohn geboren. Ja, egal. Ich kann dir das nur so von meiner Seite aus sagen, Angelo. Ich fände das den ehrlicheren Weg. Das wäre jetzt die Notbremse in allerletzter Sekunde gezogen. Wenn du erstmal verheiratet bist, ist natürlich alles noch viel, viel komplizierter und schwieriger. Kannst du denn mit Franzi Schluss machen? Ja. Könntest du? Ich obwohl du denke neun, schon. Obwohl du 99. Ja, aber sie liebt mich halt auch sehr. Ja, obwohl du sagst, zu 99% liebe ich sie. Ja, aber ich weiß, dass ich durch die Schwangerschaft zu Daniela gehören. Ich war auch noch nie so lange mit einer Frau zusammen. 2 Jahre ist für mich echt eine sehr lange Zeit. Davor war die längste Beziehung 11 Monate. Angelo, wenn du diese Entscheidung so treffen kannst und wenn die auch ehrlich ist, dann ist das natürlich auch ein Weg. Ich will ja deine Freundin dir nicht ausreden und ja, das weiß Gott nicht. Aber ich habe Sorge, dass das nicht stimmt, sondern dass du nach kurzer Zeit wieder weg bist innerlich von deiner Freundin Daniela. Ja, da habe ich auch ehrlich gesagt Angst vor, weil es könnte dann auch wieder eine neue kommen. Das könnte sein. Ich bin halt echt noch zu jung, um mich eigentlich festzubinden. Finde ich auch. Finde ich in dem Fall wirklich auch. Aber nun hast du eine Verantwortung dir aufgeladen durch das Kind. Das wird dich jetzt schon ein bisschen älter machen und reifer werden lassen. Also die letzte Entscheidung kann kein Mensch auf der Welt dir abnehmen. Mhm. Ich kann dir nur sagen, versuche so ehrlich wie möglich zu handeln. Dir gegenüber ehrlich und auch den Frauen gegenüber ehrlich. Findest du das eigentlich fair, wenn meine Mutter, wenn ich ihr das offen und ehrlich sage, dass ich Daniela betrogen habe und meine Mutter dann sagt, du bist nicht mehr mein Sohn? Weil so ähnlich hat sie es bei meinem großen Bruder gemacht. Die sind seitdem es rausgekommen ist, dass er seine Frau, sie waren schon verheiratet, betrogen hat, redet sie einfach mit ihm. Mein Vater versucht zwar zu vermitteln, aber... Ich würde, wenn ich deine Mutter wäre, würde ich dir den Kopf waschen, aber du wärst nach wie vor mein Sohn. Das ist ja nur Quatsch. Eigentlich schon, ne? Ja. Das ist auch ein ganz komisches Thema bei uns in der Familie. So, Angelo. Ja. Wenn wir jetzt weiterreden würden, würden wir im Kreis reden. Ich habe dir meine Meinung klar gesagt. Das musst du für dich, für dein Leben, ich hoffe, sehr ehrlich und richtig entscheiden. Ja? Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön und mach weiter. Sehr gerne, Angelo. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 und hier ist die Waltraut und die Waltraut ist 72. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Waltraut. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Das geht sich um meine Tochter. Meine Tochter ist am 15.08. verstorben. In diesem Jahr? Ja. In welchem Alter? 38. So jung. An was ist sie verstorben? Also ihre Krankheit war von Geburt an Mukoviszidose. Ja. Hatte dann eine Lunge transplantiert. Also eine schwere Lungenerkrankung ist das? Ja. Mhm. Ja. Und hat eine Transplantation dann bekommen? Ja, ja, vor 9 Jahren. Ja. Und die letzten, würde ich sagen, letzten 2,5 Jahre hatte sie nur noch Schmerzen, unerträgliche Schmerzen. Mhm. Und ist dann zum Schluss nicht mehr in die Klinik gegangen, weil sie da unter Druck stand. Die wollten einiges von ihr machen lassen oder sie sollte sich dies und jenes zumachen. Also die hatten sie einfach unter Druck gesetzt. Sie sollte einige Sachen machen, wo sie sagte, das ist mein Körper, ich möchte es nicht. Mhm. Und dann hat man sie auch nicht so nett behandelt. Es hatte letztens, ich weiß nicht, vor ein paar Tagen ein junger Mann aus Essen angerufen, um das Krankenhaus handelt sich. Das kennen wir. Ja, gut, da müssen wir jetzt nicht weiter auf eingehen, weil nein, das Krankenhaus sich okay, hier nicht äußern kann. Das müssen wir jetzt hier nicht an. Okay. Weiter. Und dann, also meine Tochter ist dann verstorben. Mhm. Das war am Wochenende. Ja, warst du dabei? Nein, leider nicht. Ich habe meine Tochter morgens im Badezimmer gefunden. In ihrer Wohnung? Ja. Hat deine Tochter alleine gewohnt? Ja. Hm. Du hast sie morgens im Badezimmer gefunden? Ja. Da lag sie auf dem Boden? Ja, und war tot. Was hast du da, schon tot. Was hast du da gemacht? Ja, was habe ich gemacht? Ich habe erstmal ihren Namen gerufen. Ich habe es gar nicht so begriffen, dass sie tot war. Ich hatte dann sie saß die letzten Wochen im Rollstuhl. Sie konnte nicht mehr, weil sie so schwach war. Mhm. Und sie wollte aber dennoch alleine sein. Sie wollte nicht immer die Mama um sich haben. Mhm. Und sie sagte immer, sie ruft an und ich sollte das respektieren. Und dann habe ich das ja auch immer so gemacht, wie sie meinte. Schon mal, wenn ich unruhig war, bin ich gegangen, aber ja. Sie sagte dann immer, sie konnte sehr schlecht schlafen und dann hätte ich sie geweckt zwischendurch, wenn ich da mal, ohne dass sie mich anrufte, habe ich sie meistens dann auch geweckt und dann konnte sie nicht mehr Ruhe finden. Und das heißt, die war sehr schwer krank und der Tod war eigentlich auch zu erwarten, aber es hat dich dann natürlich dennoch schockiert und du hast es so plötzlich. Ja. Letztendlich hast du ja dein ganzes Leben dann gebangt um dein Kind. Ja, ne? Aufgrund der schweren Erkrankung ist die Lebenserwartung von Menschen, glaube ich, nicht so ganz groß. Ich weiß es nicht genau, die Mukoviszidose haben. Ja, die werden doch meistens immer so, hat man mir gesagt, 20, 25. 20, 25. Die Mukoviszidose, die Krankheit, die ist, die Leute werden ja nicht alt. Mhm. Nur meine Tochter hatte das Glück, sie kriegte eine Lunge transplantiert und aber das hat sie sofort bereut. Die Transplantation hat sie sofort bereut danach? Ja. Warum? Weil sie wenig gegessen hat und was sie essen durfte, was sie gerne gegessen hat, durfte sie nicht mehr essen. Das sind so einige Sachen, die Transplantierte sich dran halten müssen. Mhm. Nicht. Das heißt, sie hat nach dieser Transplantation, was man sonst doch ab und zu hört, keine Erleichterung gespürt? Nein. Die ersten Jahre erstmal und dann waren es Qualen, also furchtbare Qualen und Ängste und viele Medikamente. Sie konnte nicht schlafen seitdem, musste Schlaftabletten, zum Schluss kriegte sie Morphiumpflaster vom Schmerztherapeuten. Und wir hatten hier, wo wir wohnen, einen Schmerztherapeuten gefunden, wo wir eigentlich glücklich waren und er eigentlich auch Gedanken machte und sie auch nett behandelt hatte, was meine Tochter fehlte, die dass ein Arzt ein bisschen verständlich hat. Ja, du hast ja eine sehr lange Leidenszeit miterlebt. Im Prinzip das ganze Leben deiner Tochter von 38 Jahren. Genau. Gibt es bei aller Trauer und Traurigkeit, die jeder Mensch versteht, also auch ein Gefühl, dass du sagst, jetzt hat sie es geschafft? Nein. Nein. Und zwar, weil meine Tochter die letzten 14 Tage sehr gut ging. Sie hat auf einmal gut gegessen, sie hat zugenommen und ich noch gesagt habe, boah, ich glaube, meine Tochter hieß Anja. Ich sage, Anja, so wie das aussieht, geht es dir ja immer besser und vielleicht kommst du wieder auf die Beine. Also war immer Hoffnung. Ich hatte immer Hoffnung, ja. Die letzten 14 Tage sowieso. Mhm. Aber sie hat vor 3 Wochen vorher immer über den Tod gesprochen. Sie hat immer gesagt, sie hätte nicht mehr viel Zeit, die Zeit läuft ihr weg. Also sie hat es gespürt. Irgendwie. Habt ihr denn Dinge über den Tod dann auch geregelt? Habt ihr erstmal über den Tod gesprochen? Ja, gut, dass du mich ansprichst. Und zwar hatte meine Tochter erzählt, dass sie erstmal, wenn sie gestorben wäre, also ihr Wunsch war sowieso zu Hause zu sterben, so oder so, nicht in der Klinik, dass man auch sie in Ruhe ließe nach dem Tod. Sie sagt, sie hätte genug Elend, also genug Schmerzen gehabt im Leben und wenn sie tot wäre, sollte man sie respektieren und nichts an ihren Körper machen. Ja. Hat sie besondere Wünsche sonst noch geäußert? Ja, vor der Beerdigung. Sie wollte aufgebahrt sein und mit schöne, liebte viele Kerzen. Also sie wollte dann so alles ganz nett gemacht kriegen. Und danach sollte sie eingeäschert werden. Ihr Wunsch wäre eigentlich anonym beerdigt werden, aber sie sagte, Mama, ich weiß, du würdest immer eine Anlaufstelle sicher haben, dann eine halb anonyme geht auch, da darf man ja hin, da weiß ich ja, wo sie ist. Und so ist das dann auch gekommen? Nein. Nein? Fast. Sondern, wie ist es jetzt? So, und dann war der Bestatter, hatte das uns kaputt gemacht. Und zwar, dadurch, dass ich sie ja gefunden habe, haben wir erstmal einen Arzt gerufen. Und der erstmal geschockt, das ist so ein junges Mädchen. Meine Tochter sah auch sehr jung aus. Nicht wie 38. Was hat der Bestatter euch denn dann kaputt gemacht? Wie ist es denn jetzt geregelt? Der hatte sie, dadurch, dass sie, die Leiche wird dann freigegeben und ich fragte den Bestatter, wie das denn geht. Ja, und meinte er 14 Tage, 3 Wochen. So, und aber Montag ist Montag, habe ich sie gefunden und Dienstag war sie schon im Krematorium, ohne dass wir uns von ihr verabschieden. Ja, was ist das denn? Also hat der Bestatter hat eigenmächtig, ohne das mit dir besprochen zu haben, richtig. Lebt dein der Vater der Tochter auch noch? Nein. Gibt es Geschwister? Eine Schwester. Also meine älteste Tochter hatte angerufen an einem Tag. Und wir wollten jetzt meine Tochter sehen und sie ihre Schwester. Und dann sagt er, sie, die ist doch schon 10 Minuten im Ofen drin. Die ist schon wird schon verbrannt und meine Tochter Ich muss ja auch sagen, dass ich das noch nie gehört habe, dass das so schnell geht. Ja, ich auch nicht. Das heißt, dieser letzte Wunsch, deiner Tochter aufgebahrt zu werden mit Kerzen, wurde schon mal nicht erfüllt. Nein. Sie wurde sofort verbrannt. Nein, sie war nicht, ich zum Glück nicht. Auf jeden Fall, ich sagte, meine Tochter legt auf, ich rufe den sofort an. Ich habe den mit Polizei, mit einem gedroht, warum er das gemacht hat. Und ich sage, ich will gar nicht mit ihm sprechen, ich lege auf und rufe jetzt die Polizei und die kümmert sich darum. Und dann kam er zu mir nach Hause und ich habe gesagt, er soll sich auf den Weg machen und gucken, dass er meine Tochter da noch retten kann und ich will sie noch sehen. Ich dachte, sie wäre schon im Ofen gewesen. Er hat uns das so erzählt. Aber das war nicht so. Nein, es war nicht so. Du hast die Tochter dann nochmal sehen können. Ja, wir hatten die aber nur so kurz sehen können. Wir hatten die dann dort, so hart es klingt, wir haben auch da Fotos gemacht, weil meine Tochter ist weder gewaschen worden. Meine Tochter ist einfach nur die Sachen, die ihr mitgegeben wurde. Ich habe ihr ein schönes Kleid mitgegeben und das hatte sie an, aber sie ist nichts an ihr gemacht worden. Aber dann hättet ihr doch so eine Beerdigung in Auftrag geben können, wie sie es gewünscht hat. Ja, er hat es aber so eilig gehabt, denn hinterher haben wir festgestellt, er hatte Urlaub gehabt und er wollte meine Tochter das alle schnellstens unter die Erde bringen. Das heißt, ihr habt sie noch einmal gesehen und dann wurde sie verbrannt. Ja, zum Glück habe ich sie noch gesehen, ja. Ja. Gibt es denn jetzt ein Grab, wo du hingehen kannst? Ja, sie ist dann, wie gesagt, eingeäschert worden. Und dann haben wir dann aufgrund dessen, weil sie das so immer so schön haben wollte, so ein bisschen auf romantisch so, weil sie sagt, ich habe so ein Elend gehabt, dann möchte ich wenigstens so, dass die Freunde und die Familie, wir sind eine kleine Familie. Also es gibt ein Grab. Ja, wir haben dann eine Urnenfeier gemacht und dann habe ich noch schnell ein schönes Foto gesucht und habe das noch vergrößern lassen, im Rahmen eingerahmt, haben wir das dahingestellt und dann wurde mit dem Pastor wurde dann eine und die Familie und die Freunde wurde dann verabschiedet. Ja. Und sie hat ja, es gibt jetzt auch ein Grab, wo du hingehen kannst. Ja, ich renne da jeden Tag hin. Meine Knie zittern. Ich renne aber trotzdem jeden Tag dahin. Ich weiß es nicht. Ich sage immer, sie soll wiederkommen. Du sagst, sie soll wiederkommen. Sie hat natürlich einen schweren Leidensweg hinter sich. Es war wahrscheinlich jetzt genau dann auch ihre Zeit, dass sie gehen musste. Und sie hat es ja auch gespürt und geahnt, dass es zu Ende geht. Das hat sie. Ich irgendwie auch, ich weiß nicht warum. Ich hätte mir noch einen schwarzen Anzug gekauft. Drei Wochen vorher. Ich möchte gerne, ich gucke gerade hier so auf meine Uhr, unsere Zeit läuft ein wenig weg. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch weitersprichst. Ich finde, dass das normal ist, dass du nach so kurzer Zeit auch die Sehnsucht nach deinem Kind hast. Das ist ja völlig klar. Aber irgendwann musst du natürlich auch loslassen können und dich verabschieden. Und vielleicht gibt es da auch Hilfe von... Nein, das ist überhaupt nicht einfach. Deswegen wollen wir mal überlegen, was wir dir so Ratschläge geben können, dass du von außen auch noch eine Unterstützung, eine Hilfe bekommst. Da würde ich dich bitten, jetzt aufzulegen. Okay. Und du wirst von der Elke zurückgerufen, okay? Okay, danke schön, Domian. Alles Gute und alles Gute, Waltraud. Ja, ich danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1 Uhr 26 und jetzt gibt es eine Domian-Postecke. Da fahren wir mal ein bisschen Musik in den Hintergrund ein, dass wir haben eine Postecken-Musik. Wir hatten gestern eine ausgesprochen heftige Sendung. Und stellvertretend für eine Unzahl, aber wirklich eine Unzahl von Reaktionen auf die gestrige Sendung, möchte ich euch eine Mail vorlesen von Sonja. Und Sonja schreibt: Hi Domian, ich habe gestern während deiner Sendung zitternd vor dem Fernseher gesessen. Der wegen Kindesmissbrauchs verurteilte Mann, der jetzt nach über 20 Jahren wieder auf freiem Fuß ist, hat mich schockiert. Ja, jeder soll in unserer Gesellschaft wieder eine Chance bekommen, wenn er eine Strafe verbüßt hat. Sicher auch so ein Mensch. Nur, ich hatte den Eindruck, dass er nicht wirklich und von Herzen bereut, was er getan hat. Juristisch ist diesem Mann nicht mehr beizukommen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe Angst vor ihm. Angst, dass er vielleicht doch noch einmal eine Straftat begeht. Und niemand kann etwas unternehmen, solange er sich ruhig verhält. Das ist doch eine Schande. Also wie gesagt, wir haben ganz viel Post dazu bekommen. Es gab auch kritische Post, dass Leute gesagt haben, ich wäre zu massiv diesem Mann gegenüber aufgetreten und ich hätte ihn zu sehr abgebügelt. Also solche Meinungsäußerungen gab es auch. So, dann gibt es einen Brief von Sarah. Und Sarah schreibt unter anderem, ich kann den ganzen Brief nicht vorlesen, unter anderem: Sehr geehrter Herr Domian, ich muss meiner Empörung mit diesen Zeilen Luft machen. Als regelmäßige Hörerin habe ich sie schätzen gelernt. Aber mir gefällt nicht das Zwangsduzen in ihrer Sendung. Recht hatte unlängst die junge Dame, die trotz ihrer Aufforderung, du kannst ruhig du zu mir sagen, beim Sie blieb. Das Du-Anbieten grenzte fast an Nötigung. Sie müssten so tolerant sein, Herr Domian, zu akzeptieren, wenn jemand nicht von jedem Deppen geduzt werden möchte. Abschließend möchte ich jedoch mit dem Kompliment, dass Sie in letzter Zeit immer sehr sportlich elegant angezogen sind. Also dieser Brief hat mich wirklich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil das ja in letzter Zeit einige Mal vorgekommen ist, dass die Leute immer Sie sagen oder einige Anrufer Sie gesagt haben. Vielleicht, wenn dem einen oder anderen Anrufer das unangenehm ist mit dem Du, dann siezen wir uns halt. Finde ich auch völlig in Ordnung. Also die Regel ist ja das Du, das ist ja ganz nett, wie wir alle miteinander umgehen hier. Aber wenn jemand unbedingt Sie sagen will, dann sagen wir halt Sie. Und das ist, verdanke ich jetzt der Anregung von Sarah. Vielen Dank, Sarah. So, dabei habe ich ein Päckchen bekommen. Ein wunderbares Päckchen. Und ich lese erstmal unter anderem vor, was geschrieben wurde in dem Brief zu dem Päckchen. Nämlich der Brief und das Päckchen kommt von Angie. Und Angie schreibt: Lieber Domian, im Namen der ganzen Domian-Twitter-Crew möchte ich dir stolz unser Hashtag-Shirt überreichen. Wir, das sind ein Haufen verrückter Twitterer, die sich Nacht für Nacht deine Sendung anhören und kommentieren. Und natürlich sind wir alle Riesenfans von dir, unserem Godfather of Radio Talk. Und von deinem abgefahrenen Erdbeershirt. Eines Nachts fragten wir uns, wenn er ein Shirt mit einer Erdbeere trägt, ob er nicht auch ein Twitter-Shirt tragen würde, wenn wir ihm eins schicken. Und so entstand das Domian-Hashtag-Shirt. Rundherum findest du die Namen aller Mitglieder der Domian-Crew. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Das hier ist das T-Shirt. Es ist ein schwarzes T-Shirt. In der Mitte steht Domian drauf. Und dann stehen da auch viele Namen. Ich kann jetzt mal so zufällig ein paar rausgreifen. Also Rapid Ralf zum Beispiel oder Leichenwagen oder Fotologo oder Sneakers oder Lasterschwein. Was haben wir denn hier noch? Oder Endzeitkind und so weiter. Finde ich ganz toll. Ihr habt mir das auch netterweise in zwei Größen geschickt, dass es mir dann auch passt. Und ich werde es auch hier bei Gelegenheit mal anziehen, wenn ich da eine gute Kombination mit einer Jacke zu finde. Vielen, vielen Dank. Finde ich ganz toll. Schönen Gruß an die tolle Twitter-Crew. So, weiter. Weiter im Text. Marianne schreibt: Hallo Domian, das hätte ich nun wirklich nicht von dir gedacht, dass nun auch du diesen blöden Facebook-Quatsch mitmachst. Hechelst du auch dem Zeitgeist hinterher? Ich kann das alles nicht mehr hören. Facebook, Twitter und wie das Zeug heißt. Ich werde da nie mitmachen. Liebe Marianne, kann ich so privat auch verstehen, aber hier für diese Sendung ist das mittlerweile richtig super. Und ich lade euch sehr ein, auf meine Facebook-Seite zu kommen. Das ist facebook.com/domian.jürgen. Ich und wir finden das mittlerweile sehr interessant, weil sehr viele, das ist eine Fanseite, müsst ihr einfach gefällt mir klicken und dann seid ihr dabei, weil sehr viele Leute über diese Sendung während der Sendung und danach auch diskutieren. Das ist für mich sehr interessant, für meine Leute sehr interessant, weil wir ein direktes Feedback von euch bekommen und ich weiß das sehr zu schätzen. Also wie gesagt, ich lade euch ein, da mitzumachen und einfach gefällt mir zu klicken, facebook.com/domian.jürgen und Jürgen natürlich mit Ü, mit UE und nicht mit Ü. So, und noch eine Mail zum Schluss, die mich sehr gerührt hat und sehr gefreut hat, nämlich von Emanuel. Emanuel schreibt, hi Domian, ich bin 18 Jahre alt und höre dich fast immer. Für mich bist du irgendwie alterslos. Du könntest mein Kumpel oder mein Vater sein. Ich habe lange darüber nachgedacht, warum ich so oft eure Show höre. Ich glaube, ich weiß jetzt die Antwort. Weil man bei euch Mitgefühl lernen kann. Sowas gibt es sonst in keiner Radio- oder Fernsehsendung. Das finde ich ein tolles Kompliment und bedanke mich sehr herzlich bei Emanuel. Ende der Postecke. Und jetzt machen wir weiter mit der Sendung. Freie Themennacht 0800 220 5050 und hier bin ich verbunden mit Uwe. Und Uwe ist 51. Morgen Uwe. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Uwe. Was ist dein Thema? Zuvor möchte ich mich erstmal zu den gestrigen Täter äußern. Ja. Der 25 Jahre in Verwahrung war und vor kurzer Zeit aufs freien Fuß ist. Genau, das war der Anruf, der gestern so große Wellen geschlagen hat. Also es hat bei mir wieder einiges ausgelöst. Übrigens muss ich erst mal sagen, dass wir im Januar 2006 schon mal miteinander gesprochen haben, wo es um das Thema weibliche Sexualstraftäter ging. Ja. Dieser Mensch, ich habe auch dir auf Facebook geschrieben, es ist so, dass dieser Mensch in Sicherheitsverwahrung wiedergehört, weil mein Bauchgefühl sagt, und ich bin Opfer sexuellen Missbrauchs, dass er Wiederholungsstraftäter wird. Warum hast du dieses Gefühl? Ich habe dieses Gefühl, weil ich, es ist schwer zu beschreiben. So wie er gestern gesprochen hat. Man kann ja auch zwischen Zeilen lesen und zwischen Zeilen auch hören. Er hat nichts bereut. Er hat absolut gar nichts. Ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen. Wirklich nicht. Du weißt, ich habe ja gestern sehr hart reagiert. Ja. Er hat ja nicht gesagt, dass er es nicht bereut. Er hat es nur versucht zu relativieren und das hat mich so wütend gemacht. Ja, eben zu relativieren, das meine ich. Aber er bereut ja dadurch nichts. Er hat gesagt, wenn er meint, mit 25 noch in der Pubertät zu sein, also entschuldige mal, dann nimmt er sich selber in Schutz und versucht von sich abzulenken, beziehungsweise mein Eindruck besteht, dass er absolut nichts begriffen hat. Ja, nur ist die Sache natürlich so, dass er juristisch ein freier Mann ist und niemand kann ihm etwas wollen und er ist jetzt frei und er hat seine Strafe verbüßt. Ja, das stimmt. Das muss man dann so akzeptieren. Das ist nun die Gesetzeslage ist so. Ich habe bis zuletzt gehofft, dass er dir sagt, ja, es tut mir leid. Das habe ich auch gehofft, da hast du recht. Das ging mir ganz genauso, ja. Und das habe ich auch bei meiner Mutter gehofft, wie gesagt. Wir hatten ja schon mal miteinander gesprochen. Das ist ja lange her, vielleicht erzählst du noch mal etwas von deinem Fall für die Menschen, die natürlich, jetzt ist so viele Jahre her, sich daran nicht erinnern können. Ja, es ist so, dass ich von Geburt an, und das ist nachgewiesen, ich habe auch freiwillig Fallhypnose machen lassen und da ist noch einiges mehr gekommen. In Kurzform führe ich das aus, dass sie mich von Geburt hat abgelehnt hat. Ich habe von einer anderen Frau aus der Brustmilch trinken müssen, die sich angeboten hat. Sie hat mich deshalb abgelehnt, weil ich als Mädchen zur Welt kommen sollte. Und das letzte Kind hat sich immer ein Mädchen gewünscht, hat mich auch so behandelt. Und es kam dann zu einem sexuellen Missbrauch? Ja, es kam nicht zu einem sexuellen Missbrauch, sondern es kam zu furchtbaren Missbräuchen, indem ich sie oral befriedigen musste, schon seit kleines Kind an. Mhm. Beziehungsweise sie mir in der Kindernahrung auch Urin und Kot zu essen gegeben hat, mich geschlagen hat, gefoltert hat und so weiter und so fort. Mhm. Als du älter wurdest, hat sie dich auch zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Sie hat mich zum Geschlechtsverkehr gezwungen, wo ich 15 Jahre alt war. Und ich habe das damals in der Sendung, Entschuldigung, meine Stimme zittert, dass auch daraus ein Inzestkind entstanden ist, was Gott sei Dank im dritten Schwangerschaftsmonat abging. Hm. Nochmal die Frage. Was meinen Vater betrifft, aber nur eine Marionette hat sich das Ganze angeschaut. Der hat das mitbekommen und ist nicht dazwischen gegangen. Er ist nicht dazwischen gegangen, nein. Das heißt, du bist dein ganzes Leben von klein auf bis zu welchem Alter? Bis zum 22. Lebensjahr. Bis zum 22. von dieser Frau sexuell missbraucht worden. Dann war diese Frau auch in einer Sekte, also meine Mutter. Was für eine Sekte war das? Sekte war in Leipzig, zu DDR-Zeiten natürlich versteckt. Und ich habe sie auch kurz vor meinem Tod zur Rede gestellt. Vor ihrem Tod? Kurz vor ihrem Tod zur Rede gestellt. Wann ist sie gestorben? Sie ist am... Geht jetzt alles? Im Januar 2004 gestorben. Mhm. Vielleicht sagst du mir nochmal, dass du dich... Und sie hat, wie gesagt, nichts bereut. Sie hat mir gesagt, ich habe, sie hat damals in einem Pflegeheim gelegen, also kurz vor dem Tod, also ich konnte wirklich nichts mehr machen. Mhm. Und ich bin zu ihr hingegangen und habe, ja... Sie konfrontiert? Sie zur Rede gestellt und habe, ja, sie hat alles zugegeben, natürlich, dass ich, dass sie mich in der Sekte verschleppt hat, dass, sie hat einen außerehelichen Freund gehabt, einen Hausmeister, der mich auch missbraucht hat. Sie hat hat alles zugegeben und hat... ich habe ein Stück Dreck geboren. Ich habe ein Stück Dreck geboren. Hat sie gesagt? Und das ist, ja... hat sie auch noch im quasi auf dem Sterbebett gesagt? Ja. Hm. Sie hat ein Stück Dreck geboren. Hm. Und das löst mich auf und ich habe gestern eigentlich erwartet, dass ihn das den Straftäter das leid tut. Mhm. Und deshalb ist mein Bauchgefühl, dass er Wiederholungsstraftäter ist. Ich glaube, dass alle Menschen, die sexuellen Missbrauch erfahren haben, gestern ein sehr, sehr, sehr schlimmes Gefühl gehabt haben. Ich möchte noch kurz was sagen. Ich suche natürlich jetzt nach einer geeigneten Therapie. Mhm. Ich habe seit einigen Jahren zu keinen Therapeuten mehr Vertrauen. Mhm. Und es ist so, dass auch Therapeuten schlechte Menschen sind und ich habe nicht alle. Eine Dramatherapie, aber nicht alle natürlich, aber es gibt Einzelne, die auch Verbrecher sind und ich habe in einer Dramatherapie, in einer Einzeltherapie von den Therapeuten erfahren müssen, dass er mich zur Masturbation gezwungen hat und das ist krasslich. Ich würde dich gerne noch was fragen, Uwe, zu der Sekte. Was für eine Sekte war das damals in der DDR? Das war eine versteckte Sekte. Meine Mutter hat gesagt, dass das in einem Wohnhaus stattgefunden hat, nicht in einer Kirche oder sonst wie. Mhm. Und dass diese Leute, ich habe das als Kind in Erinnerung, dass du musst dir das vorstellen, ich wurde, Augen zugebunden, ich wurde dorthin gefahren, wie gesagt, mhm. von Dresden aus, wie gesagt, plötzlich ging das los. Und also dort war das dort, die haben sich dort getroffen, die hatten rote Umhänge um. Mhm. Rote Umhänge um, es waren mit mir noch zwei Mädchen und ein Junge. Mhm. Du weißt, du kannst nicht benennen, wie diese Sekte hieß. Nein. Das weißt du nicht. Mhm. Nein. Ich mache jetzt mal folgenden Vorschlag. Ich merke, wie sehr, sehr, sehr dich das aufrührt. Ich bin angeschlagen. Wie gesagt, absolut. Ich habe auch, deswegen, wie gesagt, es ist so, dass Therapeuten auch sagen, meine Nächte bleiben so. Ich lege mich, ich habe seit erstmal Freitag nicht mehr geschlafen. Mhm. Und wenn ich mich hinlege, mal, ich habe jede Nacht Albträume und ich will so nicht mehr weiterleben. Ich möchte mal in eine geeignete Therapie kommen, wo mir wirklich mal geholfen wird. So, jetzt mache ich mal hier einen Punkt. Uwe, ich mache mal jetzt, ich mach mal einen Punkt. Weil du so, du bist ja so aufgebaut, was ich auch verstehen kann. Das kann man, jeder Mensch kann das verstehen. Tut mir leid. Nein. Tut mir leid. Nein, das ist völlig in Ordnung. Ich würde vorschlagen, dadurch, dass ja noch natürlich wahrscheinlich noch mehr Stress hier in der Öffentlichkeit zu sprechen, brechen wir das hier mal ab und wir rufen dich zurück und haben im Hintergrund wirklich alle Ruhe der Welt, um auf dich einzugehen. Ja, danke. Ich danke dir für deine Rückmeldung. Danke. Und wünsche dir natürlich von Herzen alles, alles Gute und ganz viel Kraft. Jetzt legst du bitte auf und Elke ruft dich gleich an. Ja, ich lege auf. Ja, danke, danke. Ja. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer und hier ist Marion und Marion ist 52. Hallo Marion. Hallo Domian. Marion, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Michael Jackson. Um Michael Jackson? Ja, ich bin ein wahnsinnig großer Fan von ihm und ja. Ich weiß gar nicht, wie ich weiterreden soll. Ich habe Selbstmordgedanken gehabt nach seinem Tod. Gerade angefangen, mir die Arme zu ritzen wieder. Ich kann kaum noch atmen, bekomme kaum noch Luft. Bin in psychiatrische Behandlung, bekomme Beruhigungspillen. Mhm. Und ich komme mit dem Prozess nicht klar. Ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Du bist in psychiatrischer Behandlung? Ja. Auch in psychotherapeutischer Behandlung? Ja. Ja. Was sagen denn dein Arzt oder dein Psychiater, dein Psychotherapeut? Meine Therapeutin sagt, ich soll für ihn weiterleben. Weil für Michael Jackson? Ja, ich soll für ihn weiterleben, weil ich schon so am Abgrund stand, dass ich mich vom Zuschmeißen wollte. Sag mal, wie kommt denn das? Du bist eine 52-jährige Frau. Gut, man kann Stars anhimmeln und die auch toll finden, aber es bricht ja nicht die Welt zusammen, wenn es diesen Stars gibt. Warum? Warum bist du so nah an diesem Star, den du ja nie kennengelernt hast? Das ist ja eine Illusion, ist das ja, dieser Star. Ja, ich weiß, ich habe mich auch tätowieren lassen von ihm. Ich habe schon 4 Tattoos von ihm auf den Arm. Bist du denn schon immer ein Fan gewesen? Ja. Und ich habe 4 Tattoos. Meine Wohnung ist mit 300 Bildern vollgehangen. Hast du Kinder? Ja, eine 16-jährige Tochter. Was sagt die denn zu dir? Die ist gerade im Bett gegangen, weil sie gesehen hat, dass ich wieder so geweint habe und rumgeschrien habe, lieber Gott, hilf mir doch weiter. Mhm. Ich weiß einfach nicht mehr weiter, was ich tun soll. Du hast keinen Freund im Moment? Nein. Wahrscheinlich ist das Problem ja nicht Michael Jackson, sondern das Problem bist du. Aber was soll ich denn tun? Du bist in psychologischer und psychiatrischer Behandlung und niemand kommt an den Kern heran, warum dich das so betrifft? Meine Psychotherapeutin ist der Meinung, ich soll nie in die Klinik. Mhm. Finde ich. Sie kommt alleine nicht mehr weiter. Das glaube ich auch. Wie ich das gerade so höre, dass du in die Klinik musst. Das wäre ein Klinikaufenthalt von 4 Monaten. Ja. Ich kann einfach nicht in die Klinik. Ich habe doch meine Tochter hier. Die Tochter ist 16 Jahre alt. 16 Jahre und ich lebe alleine mit meiner Tochter. Vielleicht kann sie 4 Monate mal alleine auskommen. Besser als mit der Belastung einer so psychisch angeschlagenen Mutter. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich glaube, Marion, das geht gar nicht um den Michael Jackson. Du projizierst ein großes Problem, was du in dir trägst, ein schwerwiegendes Problem auf diese Person. Sonst mit gesundem Menschenverstand ist das ja nicht erklärbar, dass jemand so umgehauen ist, weil er ins Tal stirbt. Doch, das ist bei mir wirklich so. Ja, aber du gibst mir ja recht, dass das schon eher unnormal ist. Du kennst diesen Menschen ja gar nicht. Das ist schon richtig. Und ich habe immer gesagt, mein einzigster Wunsch ist, bevor ich sterbe, möchte ich einmal danach zu ihm. Einmal nur am Grab zu ihm möchte ich, bevor ich sterbe. Ja. Und nicht, wenn ich alt und grau bin. Denn ich weiß ja nicht, wie lange ich lebe. Deine Psychologin sagte, sie kommt damit nicht mehr zurecht und sie glaubt, dass du nur in einer Klinik wirklich behandelt werden kannst. Ja. Ich sage es nochmal, aufgrund meines Eindrucks glaube ich das auch. Und du musst doch so auch allein für deine Tochter so viel Lebenswillen haben, dir helfen zu lassen. Mein Lebenswillen, der ist total weg. Ich kann nicht mehr lachen, ich kann gar nichts mehr. Aber du hast eine Tochter. Ich weiß, Ich hab, mein Leben ist irgendwie kaputt, total kaputt. Nun ist er ja schon eine ganze Weile tot. Ich weiß, das sind 2 Jahre. Ja, aber mir kommt es vor, als sei es gestern passiert. Jetzt kommt dieser Prozess und damit komme ich nicht zurecht. Was war denn damals, als du das erfahren hast? Ach Gott, das kommt mir nicht in die Sprache. Blockade. Wo ich was erfahren habe? Dass Michael Jackson tot ist. Da war für mich die Welt. Da war ich praktisch mit ihm tot. Hast du ihn eigentlich mal live gesehen? Irgendwo? Nein, leider nicht. Ging es dir früher seelisch gut? Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich hatte immer nicht verteilt. Ja, ich wurde misshandelt, wie gesagt, ich wurde nur geschlagen und geprügelt und auf den Strich geschickt. Und ach, du bist auf den Strich geschickt worden? Ich wurde mit 16 auf den Strich geschickt und wurde krankenhausreif geschlagen. Und das heißt, du hast sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung erfahren? Vergewaltigung nicht direkt, aber also gut, der hat mich einfach so genommen, wo ich das nicht wollte. Ja gut, wenn man mit 16 auf den Strich geschickt wird, ist das schon ein Drama für einen jungen Menschen. Ja. Aber schau mal, nur die paar Sätze, die du mir jetzt gesagt hast, zeigen mir schon, was für ein Unglück in dir ruht und woher all das sein kann, dass du dich so an dieser Kunstfigur Michael Jackson festhältst. Es geht ja gar nicht um Michael Jackson, es geht um das, was man dir angetan hat damals. Und dann warst du irgendwann schon mal früher, bevor Michael Jackson gestorben ist, in einer Therapie? Also solange ich denken kann, war ich schon immer in Therapie. Ah ja. Das heißt, da hat man dir nicht so richtig helfen können. Weil meine Mutter hat mich geschlagen und ich solange ich denken kann, wurde ich geprügelt. Also ein schlimmes Leben eigentlich gehabt? Ja, ein ganz schlimmes Leben. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Tochter Marion? Soweit ganz gut und so wie ich wenn ich eine DVD oder von Michael Jackson reinlege und sage, sag mal, du weißt, wie das ausartet. Mhm. Also du fängst an, dich zu ritzen. Denkst du daran, dass ich vom Zug wärst. Das heißt, wenn du ihn siehst auf DVD, dann... Dann ist ganz schlimm. Verletzt dann ist kein Halten mehr. Mhm. Ist kein Halten mehr. Mhm. Ich kriege Weinkrämpfe, die nicht zu bremsen sind. Und der Vater deiner Tochter, wie war das Verhältnis zwischen dir und ihm? Zwischen mir und meinem Ex-Mann jetzt, sag ich mal. Ja, meine ich. Ja, der hat, ich sag mal, er trinkt gerne Bier. Mhm. Und ihm ist auch schon die Hand ausgerutscht, ordentlich, dass ich über die Couch geknallt bin. Und das heißt auch, die Ehe war auch gerade nicht sehr schön. Nein. Daraufhin habe ich gesagt, lass ich mich scheiden. Wie lange bist du jetzt geschieden? 10 Jahre. Ja. Du bist so angeschlagen, kannst du einem Beruf nachgehen, einer Arbeit? Nein, aus diesen gesundheitlichen Gründen darf ich nicht arbeiten. Mhm. Weil ich auch diese Medikamente nehmen muss. Ich habe mich jetzt gerade auch wieder, ich habe jetzt auch gerade wieder mehr Beruhigungstabletten genommen. Sonst hättest du gar nicht das Gespräch hier geschafft. Nein, das auch, aber dass ich auch zur Ruhe komme. Mhm. Ich leide unter Schlaflosigkeit seit Wochen. Ich mache morgen nachts das Fernsehen um 5 Uhr aus und stehe um 7 Uhr schon wieder auf. Ich bin irgendwie total, ich kann einfach nicht mehr. Das höre ich und das glaube ich auch. Und das tut mir auch wirklich sehr, sehr leid. Und umso dringlicher, umso wichtiger, umso ernster solltest du den Rat deiner Therapeutin nehmen, dass du in eine Klinik gehst. Mach es, Marion. Es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, dass du nochmal Boden unter die Füße bekommst. Wenn du schon von Selbstmordgedanken sprichst und dass du dich verletzt und all das, was du gerade gesagt hast, ist alles für mich hoch alarmierend. Ich glaube, dass man das mit einem einmaligen Besuch in der Woche beim Therapeuten nicht in den Griff kriegt. Ja, ich Ich weiß, was ich tun soll. Ich weiß nicht. Aber was ist denn so schlimm daran, in die Klinik zu gehen? Ich habe Panik, ich leide unter Panikattacken und ich kriege schon Panik, wenn ich unter gewissen vielen Leuten bin. Ich kriege Panikattacken, wenn ich im vollen Bus sitze. Mhm. Aber da bist du ja in einem Umfeld, die genau mit so etwas umzugehen wissen. Und die werden dich schon behutsam behandeln, dass du diese Panikattacken nicht bekommen musst. Du kommst ja nicht einfach in irgendein Krankenhaus, sondern da, wo es um diese seelischen Probleme geht. Und dann hatte ich letzte Woche, habe ich hier in meinem Bett gelegen und auf einmal keine Luft mehr gekriegt und wollte um Hilfe zu meiner Tochter schreien. Ich war nicht in der Lage, ihren Namen zu rufen. Mhm. Es kam nichts raus. Ich hatte keine Luft mehr. Ich habe gedacht, jetzt ist es vorbei, ja, jetzt sterbe ich. Sieh mal, wie alarmierend das ist. Wie alarmierend das ist. Tu's für dich und tu's für deine Tochter. Du spielst, ich glaube, gerade mit deinem Leben. Ja, das tue ich. Ja, das glaube ich auch. Das tue ich. Du hast eigentlich nichts mehr zu verlieren. Du hast nur zu gewinnen, wenn du in die Klinik gehst. Du kannst es abbrechen, wenn es dir nicht gefällt. Du bist nicht im Gefängnis. Diese Klinik, ich komme da. Da muss ich immer wieder von vorne anfangen, was ich erlebt habe, von Kindheit bis jetzt zu Michael Jackson. Ich muss immer wieder dann alles erzählen und ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ich musste zu vier Ärzten zum Gutachten, dass ich auch wirklich psychisch krank bin. Und alle vier Ärzte haben zugestimmt, ja, die Frau ist psychisch krank, die ist nicht in der Lage zu arbeiten. Ich kann das alles nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich will eigentlich, manchmal sage ich mir, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Die Alternative ist der Tod. Ja. Ich kann das auch verstehen, wenn man das so oft erzählt hat, dass man irgendwann nicht mehr erzählen will. Richtig. Aber gib dir und deinem Leben doch noch eine einzige Chance. Ich weiß nicht. Eine Chance noch. Einmal. Wenn es dann wieder nicht funktioniert und wieder nicht klappt. Es kommt natürlich auch darauf an, wo man hingeht, in welche Klinik, wie man da behandelt wird und wie vorsichtig die an einen herangehen und so weiter. Da würde ich dich jetzt gerne in meine fachkundigen Hände von meiner Psychologin weitergeben, dass die dir zumindest berät, wenn du dich für eine Klinik entscheidest, welche Art der Klinik und welche Psychotherapieform für dich am besten wäre, vor allen Dingen mit deinen Erfahrungen schon. Mhm. Ich möchte das wirklich nochmal ganz, ganz klar sagen und an dich appellieren. Eine Chance noch, Marion. Ja. Dir, deinem Leben und deiner Tochter. Ja, ich bin einfach nur noch am Verzweifeln. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin fertig. Ich bin einfach fertig. Jetzt werden wir dich mal zurückrufen und mal versuchen, in Ruhe einen Weg zu finden, zumindest eine Richtung für dich zu finden. Ja? Okay. Elke wird dich gleich anrufen. Okay. Weißt du, noch einen Schlusssatz, dass da doch noch ein Lebenswillen ist und eine Sehnsucht, dass es wieder gut ist, zeigt mir die Tatsache, dass du hier angerufen hast. Ja, weil ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber mein ganzes Leben, ich meine jetzt das Leben, seitdem er jetzt gestorben ist, dreht sich nur noch um diesen Mann. Hm. Ja, und das darf nicht mehr sein. Aber ich kann das nicht anders, tut mir leid, ich kann das nicht anders. Ich kann nicht mal seine Musik hören, ohne einen Weinkrampf zu kriegen oder Sprachblockaden. Marion, jetzt rufen wir dich gleich zurück. Ich bitte dich aufzulegen. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und ganz viel Kraft. Danke. Elke wird sich gleich bei dir melden. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss. Kerstin, 45, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Kerstin, und was geht's bei dir? Ich melde mich mal kurz zurück, Domian. Wir hatten ja im Mai gesprochen. Ja. wo es um meine Krebserkrankung ging, wo die Implantate von der Brust rausgenommen werden mussten und wo Unterleibskrebs nochmal neu festgestellt wurde. Ich erinnere mich sehr gut. Fass du es nochmal ganz kurz zusammen für die Zuschauer und Zuhörer, die nicht dabei waren. Ja, ich bin seit 15 Jahren an Brustkrebs erkrankt. Und der hat immer wieder gestreut, es wurden immer wieder neue Operationen gemacht, immer wieder neu ausgebrochen. Und die Implantate sind jetzt porös geworden, die mussten dann rausgenommen werden im Mai. Und kurz vorher hat man auch gleichzeitig noch festgestellt, Unterleibskrebs, wo auch eine Total-OP gemacht werden musste. Mhm. Und das ist inzwischen ja gemacht worden. Ja, wie geht es dir jetzt heute? Also heute Abend bin ich richtig aufgekratzt und glücklich. Ich höre schon so ein bisschen in der Stimme, dass du eigentlich ganz, ganz gut drauf bist. Ja, naja, obwohl es nicht ganz so ist. Freunde kamen heute zu mir und sagten, komm, mach dich schön, zieh was Tolles an. Wir gehen heute Abend in die Stadthalle zum Konzert von Reinhard May. Ach. Und ihr wisst genau, ich schaffe das kräftemäßig nicht. Ihr wisst, kennt ihr meine Situation, 2 Stunden auf dem Bein, 3 Stunden auf dem Bein und schon muss ich mich wieder langlegen. Ja. Nee, wir probieren es und wenn es nicht klappt, dann fahren wir halt wieder zurück. Und hält dir dort keiner fest. Mhm. Na, und das war so toll, so klasse. Ich habe es auch durchgehalten, 3 Stunden. Super, super. Und es war richtig, und ich bin den beiden richtig dankbar, dass sie mich da richtig regelrecht mitgeschliffen haben. Und war ein schöner Abend. Das war wirklich klasse, super, ja. Super, super. Lass mich fragen zu den Implantaten. Sind die ausgetauscht worden oder sind die ganz raus? Ganz raus. Die sind ganz raus. Ja, ja. Da stand vorher auch schon fest, dass es nicht nochmal neu aufgebaut werden kann und wird, sondern dass es ganz raus ist. Und wie ist der Stand der Dinge, was die Krebserkrankung anbelangt? Ja, naja, ich habe jetzt auch Bestrahlung und jetzt im Oktober geht's los mit Chemotherapien. Ja. Muss gemacht werden. Ja. Hast du ganz, ganz gute Chancen? Hat man dir das erklärt? Man hat nicht allzu viel gesagt dazu, sagen sie, in dem Stadium so kann man es wirklich nicht sagen, wie die Chancen richtig stehen, aber sie meinten, wenn ich mit durchziehe und wenn ich das kräftemäßig, wenn alles so klappt wie geplant, sind die Chancen 80-20. Ja, das klingt doch gut. Aber man will sich da nicht hinter verbirgen. Ja, natürlich, natürlich. Aber jetzt hast du ja heute schon mal bei Reinhard May richtig Kraft getankt. Da kann ja nicht viel schief gehen mehr. Naja, man muss hoffen. Naja, ist natürlich jetzt leicht gesagt. Wie gesagt, die Monate jetzt, die waren auch sehr hart und kräftezehrend. Und es ist, hört sich zwar jetzt super an, du warst bei Reinhard May und klasse und super, aber kräftemäßig. Und ich krieg auch jetzt so auch die Pflegestufe kriegen, weil im Haushalt kann man doch nicht mehr so viel machen. Aber dennoch, auf Hilfe du hast völlig recht, aber dennoch ist es so ein schönes, einfach ein schönes Gefühl, wenn man das dann geschafft hat und einen schönen Abend hatte. Ja. Und es ist auch ein Erfolgserlebnis für dich, glaube ich. Richtig, ne? Ja. Richtig. Zudem ich bin hast richtig du, stolz drauf. Das glaube ich, ja, das glaube ich. Und du, ich gehe mal davon aus, dass du auch noch ein Fan von Reinhard May bist. Ja. Ja. Das bin ich. Und es geht dann nicht immer auf Tour, sondern so immer alle 3 Jahre. Und von daher war das schon ganz klasse. Genau, ich wundere mich gerade, dass ich habe gar nicht mitbekommen, dass er ist auf Deutschland-Tournee im Moment. Ja. Ah. Ja, das ist ein ganz großer Liedermacher, ne? Ein ganz Das ist ein ganz großer Liedermacher. Und die Karten hat meine Freundin mir erzählt, die waren wohl innerhalb weniger Stunden weg. Das kann ich mir vorstellen, weil er seit Jahrzehnten eine riesen Fangemeinde hat. Ich glaube auch nicht nur bei der etwas älteren Generation, sondern auch bei jüngeren Leuten. Das Publikum war heute auch sehr, sehr gemischt. Das glaube ich, ja. Kerstin, schön, dass du nochmal angerufen hast. Na klar. Gratulation zu dem schönen und gelungenen Abend heute. Und Dankeschön. Ich wünsche dir für die nächsten Monate wirklich toi, toi, toi und dass du schaffst und dass du gesund wirst. Dankeschön. Von Herzen. Gratulation zu so einer super Sendung. Dankeschön, liebe Kerstin. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Christoph Gellert. Morgen ist Freitag, auch wieder eine freie Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Wie immer, um 1 sind wir hoffentlich pünktlich da. 0800 220 50 50. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen.